بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir sind immer noch bei den Säulen der Gebetswaschung. Die Säulen der Gebetswaschung, wir haben gesagt, wir waschen hier vier Körperteile. Welche waren das? Ja? Gesicht. Arme, ja? Ja? Genau, Kopf und Füße, genau. Und zwar sind das diese Körperteile, das Gesicht, die Arme, der Kopf und die Füße. Wir haben über die Niyyah geredet als Voraussetzung für die Gebetswaschung. Wir haben gesagt, weitere Voraussetzungen waren der Islam. Eine weitere Voraussetzung war der Verstand und eben die Absicht. Wir haben auch darüber geredet, denke ich, wann man die Niyyah fassen muss, und zwar, dass man sie zu Beginn fassen muss und dass man sie beibehalten muss. Ja? Istishabu an-Niyyah. Genau, das haben wir auch geredet. Denn die nächste Voraussetzung, Schart, min Shuruti al-Wudu, war Tahur, Wasser benutzt. Was war denn Tahur, Wasser nochmal? Reinigendes, also an sich rein und reinigendes Wasser. Und das war welches Wasser? Ja, und was ist reinigendes Wasser? Ja, welche Eigenschaften hat es? Genau. Genau. Also das Wasser, das die im Ausgangszustand ist, also geruchlos, farblos, geschmacklos. Und wie wir, bitte? Bezüglich was? Ja gut, das ist wieder was anderes. Das war, wann das Wasser denn unrein werden kann und wann nicht. Ja, das ist wieder was anderes. Auf jeden Fall reinigendes Wasser. Und dann kommen wir, haben wir auch, glaube ich, übrig gebliebenes Wasser nach dem Wudu. Haben wir das besprochen? Ich glaube schon, nicht wahr? Gut. Genau. Und zwar waren wir soweit mit den Rücken. Die Arkan, haben wir gesagt, waren die erst einmal die vier Körperteile. Zusätzlich hinzufügen müssen wir die Einhaltung der Reihenfolge und Al-Mu'alah, das bedeutet, keinen Abstand zu lassen, keinen langen Abstand zu lassen zwischen dem Reinigen eines Körperteils und des Reinigens des folgenden Körperteils. Gut, kommen wir zur Frage, ist Bismillah auch ein Rücken? Ist Bismillah auch ein Rücken? Und zwar zu Beginn des Wudu. Haben wir das schon? Also die Seite 117. Darüber gibt es unter den Gelehrten mehr als eine Ansicht. Ob denn die Aussage von Bismillah ein Rücken oder eine Sunna ist. Rücken, wenn es ein Rücken wäre, würde das ja bedeuten, die Gebetswaschung ist ungültig. Aber wenn es Sunna ist, dann würde es bedeuten, die Gebetswaschung ist nicht ungültig. Ja? Gut, dann wiederholen wir das. Dann ist es ja auch nicht schlimm. Und zwar, die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass es kein Rücken ist. Und weil sie sagen, es gibt keine authentischen Ahadith diesbezüglich, ja, sie sagen, die Ahadith sind hier diesbezüglich schwach, walillahi alhamd, und deswegen, aber man sollte es auf jeden Fall machen. Wenn man es vergessen hat, kann man es auch im Nachhinein erwähnen. Das Gesicht haben wir auch schon durch? Genau. Gut. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar das Waschen der Hände bis zu den Ellenbogen. Ich glaube, dass wir das nicht durchgemacht haben. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Auf jeden Fall. Seite 121. Von den Fingerspitzen bis inklusive der Ellenbogen müssen die Arme gewaschen werden, denn Allah sagt, bis zu den Ellenbogen. Das Wort bis, also auf Arabisch, ja ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Also ila al-marafiq bedeutet das jetzt, dieses ila, bis einschließlich oder nicht einschließlich? Das ist die Frage, die sich die Gelehrten hier gestellt haben. Bis kann sprachlich bedeuten, dass es inklusive oder exklusive der Ellenbogen ist. In diesem Fall ist es aber inklusive, denn eine Regel lautet, wenn ein Wort im Koran zwischen zwei Bedeutungen schwankt, dann wird das genommen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns vorgemacht hat. Denn seine Sunna ist die Erläuterung des Koran. Im Hadith heißt es, ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. Dann wusch er seine rechte Hand, bis er zum Oberarm gelangte. Dann wusch er auch seine linke Hand, bis er zum Oberarm gelangte. Also der Prophet ﷺ hat die Oberarme, also inklusive der Ellenbogen, gewaschen. Das bedeutet, man darf hier nicht unter den Ellenbogen. Und es gibt viele, wenn man die Menschen sieht, wie sie Wudu machen, dann sieht man viele, dass sie einfach nur so machen. Ja, also nur bis zu dem Ellenbogen. Sie gehen nicht drunter oder drüber. Sie gehen nicht über den Ellenbogen und das ist nicht ausreichend. Also der Ellenbogen muss komplett gewaschen werden. Ja, also wenn du diese Linie hier hast, diese Höhe des Ellenbogens, muss alles gewaschen werden. Und das etwas übertreiben, natürlich nicht zur Schulter, aber das etwas übertreiben ist eine Sunna. Und deswegen sollte man darauf achten, wenn man die Arme wäscht. Also zum Waschen der Hände gehören alle Finger, auch wenn man einen sechsten Finger hätte. Die Ulama nehmen natürlich sämtliche Möglichkeiten, die es überhaupt gibt auf dieser Welt und sagen dann entsprechend die Urteile und deswegen solche Angelegenheiten. Denn Allah ordnete das Waschen der Hand an, unabhängig davon, ob man fünf Finger hat, mehr oder weniger. Außerdem muss man ja auch seine gesamte Haut waschen, selbst wenn an einer Stelle mehr Finger sein sollten als gewöhnlich. Dasselbe gilt für die Fußzehen. Man achte beim Waschen der Hand darauf, dass das Wasser auch zwischen den Finger gelangt wird. Hier ist wichtig, liebe Brüder und Schwestern, und zwar, dass viele sagen, ich habe ja schon meine Hand gewaschen. Wenn ich meine Arme wasche, fange ich am Handgelenk an. Und das ist nicht richtig. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Also und eure Hände bis zum Ellenbogen. Oder Arme eben. Weil Hand, Yad, normalerweise im Arabischen und im Koran ist nur bis zum Handgelenk. Aber er hat gesagt, die Hand bis zum Ellenbogen, also die Arme. Das heißt, ich fange wieder mit den Fingern an. Das heißt, wenn ich das Wasser nehme, muss ich auch hier zwischen den Fingern waschen, inklusive des Armes bis hoch zu den Ellenbogen. Ja? Und es gibt jetzt einige, wenn sie Wudu machen, dann gehen sie mit dem Arm unter dem Wasserhahn einmal so, zack, ja, und dann macht er das dreimal und dann links. Das nennt man nicht waschen. Waschen bedeutet, dass du mit der Hand auch es gewaschen hast. Ja? Du hast nur deinen Arm nass gemacht, du hast es nicht gewaschen. Und deswegen muss man darauf achten, dass man, wenn man Wudu macht, also noch einmal Wasser nimmt und dann den ganzen Arm inklusive des Ellenbogens hier wäscht, und wieder zwischen den Fingern und dann wieder neues Wasser, also dreimal, wie ihr kennt. Auf jeden Fall, dass der ganze Arm gewaschen wird. Ja, nicht nur vom Handgelenk bis zum Ellenbogen, sondern auch die Hand noch dazu. Und das Gleiche natürlich auf der linken Seite. Die nächste Säule, Rücken, ist das Streichen über den Kopf. Das Streichen über den Kopf ist aufgrund der Ayah über den Wudu ein Rücken. Da gibt es keine unterschiedlichen Ansichten bei den Gelehrten, dass man den Kopf streichen soll. Aber was ist der Kopf? Oder wie viel sollen wir denn streichen? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Gemeint ist der gesamte Kopf. Also überall, wo normalerweise Kopfhaare wachsen. Ja? Der Beweis dafür ist die Aussage Allahs und streicht über den Kopf. Der Wortlaut über den Kopf lautet auf Arabisch bi ruusikum. Wamsahu bi ruusikum. Die Präposition bi bedeutet oder kann bedeuten, dass nur ein Teil des Kopfes benetzt wird. Aber es kann auch bedeuten, dass alles gewaschen werden muss. Das heißt, hier ist etwas Wichtiges, wenn wir den Islam lernen oder die Islamwissenschaft. Hier haben wir ein und dieselbe Ayah. Und ein und dieselbe Ayah benutzen jetzt verschiedene Rechtsschulen auf verschiedene Art und Weise. Wir haben die Mehrheit der Gelehrten, die sagen, wir sollen alle, also das ganze Kopf benessen, streichen. Und wir haben die Schafi'iyya, die sagen, nein, nur einen Teil. Nur einen Teil des Kopfes, mehr müssen wir nicht machen. Der Grund ist, was bedeutet bi? Das ist der Grund, warum hier unterschiedliche Ansichten sind. Und deswegen sagen wir jedes Mal, dass die arabische Sprache eine Voraussetzung ist dafür, dass man Urteile fällt, dass man über Menschen redet. Und ich meine jedes Mal mit dem Urteil fällen nicht, ob ich über die Socken streichen darf oder nicht, sondern hier gibt es ja Gelehrte, die darüber geredet haben. Und es reicht vollkommen aus, für dich darüber zu reden, wenn du sagst, ich habe den Gelehrten gehört, dass er das gesagt hat, das darfst du sagen. Das heißt, das Übermitteln von Aussagen von Gelehrten, da brauchst du kein Riesenwissen, außer dass du natürlich verstehst, was der Gelehrte gesagt hat. Aber worum es hier geht, dass man Arabisch braucht und Islamwissenschaft braucht, Usulul Fiqh braucht, Hadithwissenschaft braucht, bevor man überhaupt urteilt, selbstständig, ohne Gelehrte, ein Urteil zu fällen. Da braucht man Wissen. Da geht es nicht ohne einen bestimmten Standard, ein bestimmtes Niveau an Wissen. Aber leider machen es sehr viele Leute. Wenn Leute zum Beispiel über irgendetwas reden, was die Gelehrten so in den Büchern nicht besprochen haben, zum Beispiel über Aktien, sagen wir das mal so, dann kommt jemand und sagt, ach, ich denke, Aktien halal oder nee, es haram und so weiter. Wer hat dir denn das gesagt? Ja, ach, ich habe Koran gelesen, ich habe Sunna gelesen und habe gesehen und ich denke, das geht nicht, das ist nicht erlaubt. Zu reden, ohne zu wissen. Gut. Die erste Ansicht besagt, nur ein Viertel des Kopfes muss benetzt werden. Und das sind die Ahnaf. Sie stützen sich auf eine andere Ayah aus dem Koran, in der Allah die Präposition bi im Sinne von ein Teil von verwendet hat. Und zwar, außerdem begründen sie es mit dem folgenden Hadith von Al-Mughira ibn Shu'bah, Masaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi. Er strich über seine Stirnlocke und den Turban. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte etwas hier Haare, strich darüber und über den Turban. Sie sagen, die Stirnlocke macht circa ein Viertel des Kopfes aus. Das heißt, sie haben einen Hadith hier und sagen, das Bi in dieser Ayah ist nicht zu verstehen, der ganze Kopf. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht über den ganzen Kopf gestrichen hat, sondern nur über einen Teil. Aber die Antwort lautet darauf, er hat aber nicht nur über diesen Teil gestrichen, sondern er hat noch über den restlichen Kopf gestrichen, nur dass es über den Turban war. Das heißt, die Argumentation, dass wir sagen, das belegt, wenn ich nur das mache, das war's, weil das ist ja ihre Ansicht. Wenn ich so mache, also ich meine so, über die Haare, dann reicht das aus. Dann sagen wir, aber dann hat er nicht so gestrichen wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat etwas über die Haare und der Rest über den Turban. Und derjenige, der sagt, ich mache einfach nur so, der hat nicht über den restlichen Kopf gestrichen oder über den Turban. Das ist eine Antwort. Und die zweite Antwort ist, das ist ein separates Urteil bezüglich des Turbans. Und wir reden hier nicht über jemand, über einen Mann, der seinen Kopf bedeckt hat mit einem Turban, sondern wir reden über jemand, der seinen Kopf nicht bedeckt hat. Denn auch diejenigen, die sagen, man soll den ganzen Kopf streichen, sagen, eine Frau, wenn sie ein Hijab hat, oder ein Mann, wenn er einen Turban hat, genügt es aus, dass er über den Turban streicht. Aber dass er nur über einen Teil der Haare streicht, dafür ist das kein Beleg. Ist das klar oder nicht? Das ist also eine Antwort auf diese Argumentation. Die zweite Ansicht besagt, es reicht, wenn man drei Herrchen benetzt. Sie stützen sich wiederum auf die Ayah, wiederum auf das Wort Bi, indem man sagt, Bi bedeutet ein Teil davon. Wenn ich sage im Arabischen, Masaktu bi qamisihi, ich habe ein Bi, also ein Teil seines Qamis genommen, dann sage ich ja nur einen, dann bedeutet das ja nur, dass ich einen Teil, nicht etwa den ganzen Qamis angefasst habe. Ja, das ist die Argumentation hier. Sie stützen sich wiederum auf die Ayah. Sie sagen, sobald man mindestens drei Haare benetzt hat, hat man über einen Teil des Kopfes gestrichen und somit die Ayah umgesetzt. Die dritte Ansicht besagt, ein Drittel des Kopfes reicht aus. Sie stützen sich auf die erwähnte Ayah und auf die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, al-thuluthu wa thuluthu kathir, maximal ein Drittel. Und auch ein Drittel ist viel. Das hat aber nichts mit dem Wudu zu tun, sondern mit einer anderen Angelegenheit. In diesem Hadith wurde festgelegt, dass man über maximal ein Drittel seines Vermögens bestimmen darf, was damit nach dem Tod geschehen soll. Und zwar, das bedeutet, wenn man stirbt und man vererbt etwas, dann hat man Recht über diese Erbschaft, über ein Drittel selbst zu verfügen. Du kannst dann in deinem Testament schreiben, dieser Drittel soll an dem und an dem und dem und an dem. Der Rest deines Vermögens, was du vererben wirst, muss gemäß eben den anderen islamischen Geboten verteilt werden. Natürlich deine Schulden zuerst und so weiter und so fort. Aber, und das meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde, wie viel darf ich denn in meinem Testament aufschreiben, über wie viel meines Vermögens? Dann sagte er, ein Drittel ist viel. Der Rest wird aufgeteilt, gemäß den islamischen Geboten. Sie sagen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith die Grenzen zwischen viel und wenig gezogen hat. Sie verwenden diese Regel nicht nur in den Ibadat, sondern auch in den Mu'amalat. Mu'amalat sind weltliche Angelegenheiten. Namen bitte? Barakallahu. Deshalb darf man bei ihnen den Mesh auch über Socken machen, die Löcher haben, solange noch mindestens zwei Drittel des Fußes bedeckt ist. Denn viel und wenig wird gemäß dieses Hadiths festgelegt. An solchen Grundsätzen sieht man, wie wichtig es ist, sich beim Studium des Fiqh zunächst an einen Gelehrten zu halten. Subhana Rabbi al-Azim. Ja. Bis man solche Regeln verstanden hat. Ansonsten widerspricht man sich, indem man beispielsweise diese Regel vielleicht beim Streichen über den Kopf anwendet, aber nicht beim Streichen über die Socken. Ja, du sagst jetzt, muss man über den Kopf streichen? Ja, komplett. Ja, darf ich über Socken streichen, wenn sie die Löcher haben? Ja, wie? Hier sagst du, da muss man komplett und hier muss man nicht komplett, obwohl du die gleiche Regel benutzt. Und das ist es wiederum, barakallahu fikum, das muss ich tausendmal erwähnen, bis das wirklich sitzt bei uns. Rede nicht, bevor du deine Aussage nicht bestätigt bekommst von einem Gelehrten. Sag nichts, bevor du nicht eine Bestätigung bekommst von einem angesehenen Scheich, der dir sagt, ja, deine Ansicht ist richtig. Al-Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sagte, ich habe Fatawa gegeben, erst nachdem ich 70 Gelehrte gefragt habe, ob ich es machen darf. Das ist Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Der fragt 70 Gelehrte, bin ich jetzt in der Lage? Ja. Dann geht er zum Nächsten. Und denkst du, mein Wissen reicht aus, die Menschen fragen mich, soll ich antworten? Natürlich antworte, warum denn nicht, wenn dir Fragen gestellt wird. Und dann geht er zum Nächsten, Herr Sheikh, ich habe so viele Fragen von den Leuten, soll ich denn antworten? Ja, also Alhamdulillah, ich kenne dich sehr gut und du sollst antworten. Diese Bestätigungen, es kann doch nicht wahr sein, dass jemand kommt Und weder Arabisch kann noch irgendetwas anderes kann, oder er kann von mir aus Arabisch. Viele Leute denken, ja, ich kann Arabisch. Das heißt doch noch lange nicht, nur weil ich Brötchen kaufen kann auf Arabisch, heißt es noch lange nicht, dass ich Scharia kann. Dann kann es doch nicht wahr sein, dass jemand einfach so sagt, ja, ich habe gehört, ja, der ist zu den Wahlen gegangen und das ist ein Käfer. La hawla wa la quwwata illa billah. Hast du mal einen Alim gefragt? Ja, Sheikh, guck mal, da gab's einen, der ist vorgestern in den Islam eingetreten und der hat das und das und das gemacht und das und das und das und dann ist er wählen gegangen und so weiter. Sollen wir den als Käfer bezeichnen oder sollen wir den nicht als Käfer bezeichnen und so weiter? Frag doch mal nach. Brauche ich nicht. Habe ich Koran? Habe ich Sunna? So geht das nicht. Oder in anderen Angelegenheiten. Aber heutzutage sehen wir viele Menschen, die reden einfach so drauf los. Achi, ich habe das Thema schon auseinandergenommen. Ich kenne alle sämtlichen Aussagen über dieses Thema. Wer hat denn dir gesagt, dass du die richtigen Bücher gelesen hast? Die Ulama sagen, wer Al-Ijma' nicht kennt, darf nicht reden über Fiqh. Darf nicht reden. Keine Urteile geben. Du musst wissen, ist diese Sache, gibt's da Ijma' oder nicht? Dann musst du die Bücher lesen über Ijma'. Aber nicht immer, wenn in einem Buch, es gibt separate Bücher, über den Konsens der Gelehrten. Da steht, und der Konsens besteht darin und darin und darin und darin und darin und darin. Das muss jemand, der Fatwa gibt oder der etwas beurteilt. Ich gebe keine Fatwa, aber du hast ihn als Käfer bezeichnet. Das ist keine Fatwa. Also es gibt Leute, subhanallah al-Azim, da denke ich mir wirklich, also, das Gubs wie gesprungen oder nicht? Auf jeden Fall, hast du so ein Buch gelesen? Ja, habe ich gelesen. Hast du auch erforscht und geguckt, ob das tatsächlich ein Ijma' ist oder nicht? Zum Beispiel, Israfil ist derjenige, der in das Horn blasen soll. Es heißt, es ist ein Ijma'. Stimmt aber nicht, ist kein Ijma'. Wenn du in den Büchern liest, guckst du, es ist ein Ijma'. Aber wenn du nachforschst, wie die Gelehrten es getan haben, sagen sie, nein, da gibt es keinen Konsens in dieser Sache. Und deswegen, das geht nicht einfach so. Da brauchst du deine paar Jahre. Und ich rede nicht von 3-4 Jahren. Da brauchst du schon ein paar Jahre, bis du das alles durch hast. Dieses Meer an Wissen. Hast du Al-Ijma', dann musst du auch Al-Khilaf kennen. Abgesehen davon, dass du den Ijma', den Konsens kennst, der Gelehrten, musst du auch den Khilaf der Gelehrten kennen. In dieser Sache gibt's kein Ijma'. Denn es gibt Leute, die sagen, ach, da gibt es keine andere Ansicht. Doch, da gibt es andere Ansichten. Die musst du kennen. Und so ist es auch in der Aqida, in den Feinheiten der Aqida. Wenn du Menschen nicht mehr als Muslime ansiehst, das geht nicht ruckzuck, sondern du musst erst einmal schauen, welche Ansichten gibt es denn? Zum Beispiel, ist Ta'wil ein Hindernis, sodass man Menschen nicht als Muslime ansieht? Oder ist es kein Hindernis? Ist Al-Jahl ein Hindernis oder ist es kein Hindernis? Ich habe zwei Bücher gelesen. Ja, ich habe gesehen. Ich denke, Jahl ist nicht. Subhanallah, war es das? Hat sich die Sache bei dir erledigt? Das ist genauso wie jemand, der sagt, okay, ich nehme zwei Bücher über Neurochirurgie und dann gucken wir mal. Hör, ich denke, Professor XY, der hat recht. Wie soll denn das gehen? Und genauso wie es fatal ist in der Medizin, so ist es umso fataler, in der Scharia, weil du sagst zu einem Muslim, der sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah, und er betet seine 5 Gebete, und er fastet Ramadan, und er gibt sein Zakat, und er gibt sein Hajj, und so weiter und so fort, und du sagst, er ist ein Kafir. Obwohl es Angelegenheiten sind, zum Beispiel Wahlen, da gibt es verschiedene Ansichten bei den Gelehrten, da kommt der Schwupps, alle Gelehrten mal in die Tonne rein, ich bin der Gelehrte, ich habe schon 3 Bücher gelesen und so weiter und so fort. Und deswegen, es gibt kein Khilaf in dieser Sache. Ist klar, wer wählen geht, ist Kafir. Wieso denn das? Warum machen die Menschen das? Das ist doch etwas, was nicht nachzuvollziehen ist. Und deswegen, abgesehen von dem Ijma', muss ich auch wissen, gibt es einen Khilaf. Und danach gibt es noch einen Ta'wil, haben wir vorhin in der Aqida, im Aqida das genannt. Und zwar gibt es Ta'wil. Zum Beispiel, die Mu'tazila hat Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, die Mu'tazila als Kuffar bezeichnet, die ihn bestraft haben. Hat er nicht. Hat er aufgerufen, dass ein Kuffar bekämpft sie und so weiter? Hat er das getan? Hat er nicht? Die Mu'tazila sagen, Allah spricht nicht. Sie leugnen diese Aya. Ist das Kufr oder nicht? Wie jemand kommt und sagt, nein, stimmt nicht. Er redet nicht. Aber Ibn Taymiyyah, rahimahullah, und Ahmed ibn Hanbal und viele andere sagen, aber sie haben eine Shubha. Das heißt, sie haben ein Scheinargument. Und deswegen kannst du nicht sofort direkt Takfir machen. Und das Gleiche gilt, wenn du über einen Menschen sagst, er ist Mubtadi' oder hier Warnung, nimm nicht von ihm und so weiter und so fort. Das, was so verbreitet ist. Und deswegen, was sehen wir jetzt momentan? Da kommt irgendjemand, der ist gestern Muslim geworden oder hat gestern Alif Ba gelernt, setzt sich in einen Dars 2-3 Wochen und dann geht er auf die Reise. Oh, sowieso alles unwissende Menschen. Sowieso, ich bin der Allerbeste. Und ich habe das Al-Udhr Bil-Jahl, habe ich schon 5 Bücher gelesen. Ist Al-Hukm über Menschen nur an Al-Udhr Bil-Jahl gebunden? Also, ob die Unwissenheit ein Hindernis dafür ist, dass man ihn doch noch als Muslim ansehen kann oder nicht? Was das? Brauchst du kein Usul Fiqh, brauchst du kein Ilm Hadith, brauchst du kein Arabisch, brauchst du kein Fiqh, brauchst du kein Verständnis? Das geht doch nicht. Du musst alles lernen. Und das Allerwichtigste, wenn du alles gelernt hast, dann frag Schuyuch nach. Ja, Sheikh, guck mal, ich habe einen Menschen getroffen, der sagt dies und jenes. Und ich denke, weil ich habe diesen Beleg gesehen, ich habe den Beleg gesehen, und ich habe das gesehen und ich habe die Aussage von dem Alim gesehen. Ich habe gesehen, hier gibt es 2 Unterschiede, aber ich denke, schlussendlich müssen wir davon ausgehen, dass diese Person kein Muslim ist. Ist das richtig? Frag doch mal nach, Subhana Rabbi al-Azim. Ist das so schlimm? Und deswegen all diese Menschen, die irregeleitet sind von den Leuten, die hier 2-3 Wochen mal vorbeischauen und dann gehen sie auf die Straße und wollen alleine Da'wah machen. Keiner von ihnen hat einen Sheikh. Keiner von ihnen hat einen Sheikh. Weil, wenn sie einen Sheikh hätten, dann würde der Sheikh sagen, hör mal zu, mein Bub, sei mal bitte ruhig, ja? Setz dich hin und lern. Und wir können uns in 5 Jahren wieder mal treffen und dann sehen wir mal weiter. Aber innerhalb von 2 Wochen, Leute, die nicht mal Bismillah ar-Rahman ar-Rahim aufschreiben können, gehen durch die Landschaften und reden über die Menschen und sagen etwas zu Haram, was halal ist und was halal ist, haram ist, und der Muslim wird zum Käfer und der Käfer wird zum Muslim und so weiter und so fort. Das alles warum? Weil man keine Schuyuch hat. Man will sofort Chefarzt sein. Ich sag, wann eine OP gemacht wird. Ich brauche keinen Oberarzt, ich brauche keinen Assistenzarzt, ich brauche nichts. Ich bin sofort Erstsemester Medizin, so, Chefarzt. Ist das logisch? Arme Menschen. Auf jeden Fall. Die richtigste Ansicht ist was? Dass man über den gesamten Kopf streichen muss. Das ist tatsächlich die richtigere Ansicht. Die Begründung. Die Präposition bi kann im Sinn von ein Teil verwendet werden, oder muss aber nicht. Das steht in der Fußnote zum Beispiel mit tenbutu bidduhn ist gemeint tenbutu adduhn. Also der Öl hervorbringt. Ja, also die Pflanze, die Öl hervorbringt. Bidduhn ist hier mit Duhn, also mit Öl, aber gemeint ist Öl. Also nicht ein Teil, sondern ganz. Zweitens, wenn die Präposition bi auf 2 Weisen verstanden werden kann, so verdeutlicht uns die Sunnah, dass der gesamte Kopf zu benetzen ist. Denn Abu Ayyub fuhr dann mit seinem, also im Hadith heißt es, Abu Ayyub fuhr dann mit seinen beiden Händen zusammen über seinen gesamten Kopf. In diesem Hadith hat Abu Ayyub den Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgemacht. In keinem Hadith hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nur über den Teil seines Kopfes gestrichen. Ja, und wo ist jetzt der Beleg, wenn das in keinem gemacht hat? Wäre es erlaubt, hätte es auch mindestens einmal gezeigt, damit er sagt, okay, ihr müsst nicht, aber ihr könnt. Aber wenn er es nie gemacht hat, also immer streicht er über den ganzen Kopf, dann deutet das was, auf was hin? Dass es tatsächlich eine Pflicht ist. Was den Hadith über den Turban angeht, So wäre er ein Beweis dafür, nur einen Teil benetzen zu müssen, wenn der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, nur über die Stirnlocke gestrichen hätte. Doch da er auch über den Turban strich, der den größten Teil des Kopfes bedeckt, ist dieser Hadith sogar ein Beweis dafür, den gesamten Kopf benetzen zu müssen. In Bezug auf die Ansicht, dass nur ein Drittel benetzt werden muss, kann man wie folgt antworten. Die Aussage des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, also ein Drittel ist viel, bezieht sich auf Testamente und lässt sich nicht auf unser Thema übertragen. Also, was können wir hier nicht machen? Qiyas. Qiyas können wir hier nicht machen. Weil man sagt, Qiyas ma'a fariq. Und lässt sich nicht auf unser Thema übertragen, denn niemand würde sagen, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass ein Drittel schon viel ist, braucht man auch beim Waschen der Hände und so weiter nur ein Drittel waschen. Also wenn schon, denn schon. Wenn du diesen Hadith benutzt, ja warum dann nur beim Kopf? Dann bitte schön bei den Füßen, bei den Armen, aber das sagt ja keiner von den Gelehrten. Nachdem wir nun über den gesamten Kopf streichen, und damit ist es klar, diese unterschiedlichen Ansichten und warum diese unterschiedlichen Ansichten sind, wegen dem Bi, diesem Buchstaben, in der Aya und diesem Hadith über das Streichen über die ein Teil der vorderen Haare und den Rest über den Turban. Nachdem wir nun über den gesamten Kopf streichen, stellt sich die Frage, wo man anfängt und aufhört. Im Hadith von Abdullah ibn Zayd heißt es, er begann mit dem vorderen Teil seines Kopfes und ging bis zu seinem Nacken. Hiernach kehrte er zur Stelle zurück, von wo aus er angefangen hatte. Aus diesem Hadith ergibt sich auch, dass man genau einmal streicht. Also das ist die Pflicht. Einmal zurück und wieder nach vorne gilt als einmal streichen. Die zweite Ansicht besagt, dass man vom Nacken aus beginnt und dort wieder endet. Ja? Also vom Nacken nach vorne und wieder zurück. Also genau umgekehrt. Sie stützen sich auf denselben Hadith, in dem es genau vorher heißt, فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. Er fuhr mit den Händen nach vorne und nach hinten. Sie sagen, er fuhr zuerst nach vorne, dann muss er also vom Nacken aus begonnen haben. Es steht also im Hadith nicht, dass er vom Nacken begonnen hat, sondern es steht nur, er fuhr mit den Händen nach vorne und nach hinten. Was heißt jetzt vorne und hinten? Die einen haben gesagt, ja vorne heißt von hier nach hier, nennt man vorne. Du kannst aber auch sagen, dass das vorne ist. Das heißt, es steht in diesem Hadith nicht klipp und klar, dass er vom Nacken begonnen hat. Ja? Die richtige Ansicht ist jedoch die vorige, denn der im Arabischen erwähnte Ausdruck wird sprachlich auch genau andersherum verstanden. Der Ausdruck beinhaltet also keinerlei Reihenfolge. Die Konjunktion und weist grundsätzlich nicht auf eine Reihenfolge hin. Wenn man sagt, Abdullah und Muhammad sind gekommen, Abdullah und Muhammad sind gekommen, wer war jetzt zuerst? Kann man nicht sagen. Könnte Abdullah sein, könnte Muhammad sein. So kann es durchaus sein, dass Muhammad vor Abdullah eingetroffen ist, aber auch umgekehrt. Des Weiteren hat der Überlieferer, wie wir gesehen haben, erklärt, was er mit dieser Aussage meint. Die dritte Ansicht versucht, beide Aussagen miteinander in Einklang zu bringen und sagt, man beginnt mit beiden Händen in der Mitte des Kopfes und fährt mit der einen nach hinten und der anderen nach vorne. Das ist natürlich jetzt keine Version, die nun beide benutzt hat, sondern das ist ja eine dritte Version geworden. Also entweder vorne nach hinten oder hinten nach vorne. Aber dass ich jetzt sage, daraus kombiniere ich eine dritte Version in der Mitte, ja, so, das ist natürlich dann eine andere Art und Weise, die nicht überliefert wurde von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam oder den Sahab. Beim Wudu benetzt man weder die Stirn noch den Hals, weil dies nicht authentisch überliefert worden ist. Es gibt in der hanafitischen Rechtsschule die Ansicht, dass man den Hals, also von hinten, noch benetzt. Aber man muss nun gestehen, dass hier keine authentischen Belege dafür sind. Und hier kommen wir zu einem anderen Punkt. Wenn ich einer Rechtsschule folge, was nicht haram ist, wie einige sagen, du darfst keiner Rechtsschule folgen, sondern haram ist, blind einer Rechtsschule zu folgen. Eben hier, wie in diesem Punkt, Du bekommst mit, diese Ansicht basiert auf einem unauthentischen Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie gesagt hat. Hier darfst du nicht sagen, mir egal. Es ist mir egal, ich mache es. Nein, sondern hier musst du nun eingestehen, okay, dieser Hadith ist nicht authentisch. Also mache ich den Wudu so, wie es authentisch überliefert wurde, ohne den Nacken, also ohne, ich meine, den Hals zu streichen. Einige, die anderen sagen, nein, du musst diesem Madhab folgen, du darfst auf keinen Fall einen anderen, sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, es wäre ein Kafir, jemand, der keinen Madhab hat und so weiter und so fort. Und das ist natürlich Unsinn. Weil unser Imam, also derjenige, unser Vorbild ist wer? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wie kann ich ein Kafir sein, wenn ich höre, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat etwas getan und der Imam der Rechtsschule sagt, nein, mach's nicht. Wie kann ich ein Kafir sein, wenn ich sage, doch, ich mach's so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat? Das ist das blinde Folgen von Rechtsschulen, was nicht erlaubt ist. Aber dass ich lerne, es geht ja nicht anders, ich brauche ja ein Buch. Ich muss doch irgendwie lernen. Nicht nur ein Buch, sondern auch ein Lehrer. Das heißt, ich brauche einen Lehrplan. Und der Lehrplan sind ja eben die Rechtsschulen. So, wenn ich jetzt diesem Lehrplan folge, das ist erlaubt. Aber was ist nicht erlaubt? Es ist nicht erlaubt zu sagen, mir egal, Hadith 2 ist egal, Hadith 2 ist egal, ist nicht so richtig, ist egal. Nein. Sondern, wenn ich merke, das ist ein nicht authentischer Hadith, okay, mache ich nicht. Ist das klar? Und deswegen müssen wir lernen, wir müssen Hadith-Wissenschaft lernen, wir müssen Usulul Fiqh lernen. Warum? Damit ich meine Religion richtig praktiziere, damit ich auch weiß, okay, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht und hat nicht das andere gemacht. Man darf also nicht so stur sein und sagen, ich werde nur das sagen, was ich in diesem Buch finde. Egal ob richtig oder falsch. Nein. Sondern ich muss gucken, gut, ist dieser Hadith sahih oder da'if? Auf der anderen Seite darf ich nicht so sagen, dass ich sage, ihr dürft keiner Rechtsschule folgen und wer einer Rechtsschule folgt, ist irregeleitet und folgt der Sunna nicht. Nein. Sondern wenn du einer Rechtsschule folgst, dann bitte schön nur richtig folgen. Also wenn du etwas mitbekommst, dass etwas nicht richtig ist, woher soll ich das wissen? Lern. Lern deine Religion. Und lerne Al-Fiqh von einer Person, die dich darauf hinweist, dass dieser Hadith da'if ist. Und deswegen sagen die Gelehrten, die größte Gabe ist es, dass Allah dich zu einem Menschen der Sunna schickt. Der dich zur Sunna aufruft. Der dir sagt, hör mal zu, das ist Bid'ah, das geht nicht. Das ist Hadith da'if, das geht nicht. Diese Argumentation ist schwach. Das ist eine Ni'ma, eine Gabe von den Gaben Allahs, Tabaraka wa Ta'ala. Gut, dann machen wir kurz weiter, inshallah, damit wir die Sache mit dem Kopf, inshallah, erledigt haben. Gehören die Ohren zum Streichen über den Kopf dazu? Die Antwort lautet ja, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, al-udhunani min ar-ra's, die Ohren gehören zu dem Kopf. Zum Streichen auf den Kopf gehören auch die Ohren, denn Allah sagte, und streicht über den Kopf. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die beiden Ohren gehören zum Kopf. Also muss ich auch die Ohren streichen. Nicht waschen. Was ist der Unterschied? Genau, also benässen, die Hand benässen und streichen. Nicht Wasser drauf schütten. Ja? Dieser Hadith ist über 8 verschiedene Sahaba überliefert worden. Über Aisha radiallahu anha, Abu Musa al-Ash'ari, über Abu Huraira, Abu Umamah, Abdullah ibn Zayd al-Ansari, ibn Abbas, ibn Umar und Anas ibn Malik. Nicht alle sind sahih, wie man in den Fußnoten sieht. Also nicht alle Überlieferungen über die einzelnen Gefährten sind sahih. So die Überlieferung über Abu Musa al-Ash'ari ist da'if, wie in dieser Fußnote steht. Das heißt, irgendwo in der Überlieferungskette ist ein Fehler. Nicht, dass Abu Musa al-Ash'ari nicht vertrauenswürdig ist. Das darf man so nicht verstehen. Also nicht, dass jemand hier guckt und liest, okay, 191, da'if. Aha, Abu Huraira ist da'if. Nein. Damit ist das nicht gemeint. Sondern die Überlieferungskette am Ende ist Abu Huraira, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in dieser Überlieferungskette ist irgendwo eine Lücke oder irgendwo ein schwacher Überlieferer oder irgendwo ein Fehler. Nicht der Sahabi ist das Problem, warum der Hadith daif ist. Weil die Sahaba allesamt vertrauenswürdig sind. Warum denn? Wer sagt denn das? Allah sagt das. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Und die vorherigen Generationen von den Muhajirin und den Ansar, hat er klipp und klar genannt, Muhajirun, also من المهاجرين والأنصار, wurden so erwähnt. Und noch andere Ayat, die belegen, dass Allah zufrieden ist mit ihnen. Wenn Allah zufrieden ist mit ihnen, dann sind sie wohl vertrauenswürdig. Denn wenn sie nicht vertrauenswürdig wären, wäre Allah nicht mit ihnen zufrieden. Ja, Sekunde mal. Aber in der Ayah steht doch, und die ihnen folgen. Ja, und die ihnen richtig folgen. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, die ihnen gut folgen. Allah ist dann auch mit ihnen zufrieden. Und deswegen, barakallahu fikum, in der Überlieferungskette, in der Hadith-Wissenschaft, müssen wir darauf achten, dass der Sahaba an sich nicht Untersuchungsobjekt ist. Denn alle Sahaba sind udul, vertrauenswürdig. Sondern die danach müssen wir uns betrachten, ob sie denn vertrauenswürdig sind oder nicht. Also, der Hadith ist nicht da'if, weil Abu Huraira in dieser Kette ist, sondern der Hadith ist da'if, weil vor Abu Huraira in der Überlieferungskette irgendjemand ist, der da'if ist oder eine Lücke ist und andere Gründe für unauthentische Hadith. Aufgrund der Überlieferung von Abdullah ibn Zayd und ibn Abbas sagten mehrere Gelehrte, dass der Hadith sahih ist. Ist ja klar. Denn ein Hadith, auch wenn er Hasan ist ja die Stufe unter dem Sahih. Wenn mehrere Hasan-Hadithe zusammenkommen, also mehrere Überlieferungswege für einen und denselben Hadith, mehrere Überlieferungswege, alle Überlieferungswege sind Hasan, dann wird dieser Hadith am Ende was? Sahih li ghayrihi. Also er erhebt sich zu einem Sahih-Hadith. Aus dem Hadith ergibt sich, dass man die Ohren genauso benetzt wie den Kopf. Das heißt, man wäscht die Ohren nicht, da man den Kopf auch nicht wäscht. Und da sie Teil des Kopfes sind, braucht man für sie kein neues Wasser zu schöpfen. Das heißt, wenn ich meine Haare streiche, also ich mache meine Hand nass, streiche meine Haare, dann brauche ich jetzt nicht neues Wasser zu benutzen, sondern ich gehe sofort und streiche über meine Ohren. Ja, ich brauche kein neues Wasser zu benutzen. Das ist die richtigere Ansicht. Auch wenn es andere Gerichtsschulen gibt, die sagen, nein, du musst dafür neues Wasser benutzen. Der Beleg dafür, dass du kein neues Wasser benutzt, ist, dass die Ohren zum Kopf gehören. Wenn sie Bestandteil des Kopfes sind, brauchst du dann neues Wasser dafür? Nein. Weil du wäschst ja gerade den Kopf. Der Kopf endet nicht hier, sondern hier. Weil sie gehören ja zum Kopf. Das heißt, ich benötige kein neues Wasser, wenn ich die Ohren waschen möchte. Und da sie Teil des Kopfes sind, braucht man für sie kein neues Wasser schöpfen. Sollte man dies allerdings tun, ist dies unproblematisch, da man beim Ausspülen des Mundes, Madmada und der Nase, ist in Schaq, auch jeweils extra Wasser schöpft. Weiterhin, aber warum ist das so? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es so getan hat. Ja. Weiterhin können wir aus diesem Hadith entnehmen, dass ein Muhrim seine Ohren genauso wenig verdecken darf wie seinen Kopf. Was ist ein Muhrim? Ein Muhrim ist derjenige, der im Ihram-Zustand ist. Was ist der Ihram-Zustand? In der Pilgerfahrt, ja, wenn der Mann diese weißen Tücher anzieht. Hier steht in der Fußnote, jemand, der sich im Ihram-Weihezustand der Hajj oder der Umrah befindet. Also der darf auch seinen Kopf nicht bedecken. Bedeutet was? Auch seine Ohren nicht. Wie oft streicht man über den Kopf? Manche Gelehrte sagen, dass man den Kopf dreimal benetzt. Bei der Mehrheit benetzt man den Kopf nur einmal. Selbst wenn man alle anderen Körperteile dreimal wäscht, diese Ansicht ist richtiger. Also nur einmal. Denn zum einen bedeutet dreimaliges Streichen nichts anderes als Waschen. Das ist ja kein Streichen mehr. Und zum anderen weisen die Hadithe von Uthman und Abdullah bin Zaid deutlich darauf hin. Auf was hin? Dass man nur einmal streicht. Außerdem ist der Sanad des Hadiths, der ein dreimaliges Streichen beinhaltet, daif. Was war nochmal Sanad? Die Überlieferungskette des Hadiths, in dem dreimal gestrichen wird, ist daif, also unauthentisch. Also kann ich es nicht benutzen. Ja, also schwach. Wie streicht man über lange Haare? Gemäß manchen Gelehrten soll man, wenn man lange Haare hat, die gesamten Haare bestreichen. Ja, also man nimmt dann so und das ganze Haar wird gestrichen. Die richtige Ansicht ist jedoch, dass man dies nicht braucht. Warum? Genau, weil man benetzt den Wamsahu bi Ru'usikum. Man soll den Kopf streichen, nicht die Haare. Allah Azza wa Jalla hat nicht gesagt, Wamsahu bi Shu'urikum, sondern bi Ru'usikum. Also die richtige Ansicht ist jedoch, dass man dies nicht braucht, sondern nur so weit, wie die Haare sich auf der Kopfgegend befinden. Das Wort im Arabisch Ra's, Kopf, kommt vom Wort Tara'us, also Höhe, Höhe. Somit gehört nicht mehr dazu, was man herunterhängt und man braucht nicht darüber zu streichen. Das ist auch sehr wichtig auch für Schwestern, die eben eher lange, längere Haare haben als die Brüder. Dass man beim Wudu nur den Kopf streichen muss, nicht die ganzen Haare. Ist das klar? Gut, man beginnt am vorderen Teil des Kopfes, wo die Stirn endet, bis nach hinten, wo normalerweise die Kopfhaare enden und kehrt mit den Händen wieder zum Ausgangsort zurück. Danach kommen wir zum Punkt, das Waschen der Füße. Merkt euch das, ja, damit wir wissen, wo wir weiterkommen, wo wir weitermachen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.